Verwirrung. Pippin sprang auf und rannte, aber die Orks waren schon hinter ihm her. Einige tauchten plötzlich vor ihm auf. »Keine Chance zu entkommen«, dachte er, »aber ein bisschen Hoffnung, dass ich ein paar Fußspuren von mir unverwischt im feuchten Boden hinterlasse.« Er griff sich mit den beiden gefesselten Händen an den Hals und machte die Spange von seinem Mantel los. Gerade als die langen Arme und harten Fäuste ihn packten, ließ er sie fallen. »Da wird sie wohl liegen, bis zum jüngsten Tag«, dachte er. »Ich weiß nicht, warum ich das jetzt getan habe. Wenn die anderen davongekommen sind, sind sie sicher alle mit Frodo gegangen.« Ein Peitschenriemen ringelte sich um seine Beine, und er unterdrückte einen Aufschrei. »Genug«, brüllte Ugluk, der herbeigerannt kam. »Er hat noch ein Stück zu laufen. Mach ihnen beide allen beiden. Die Peitsche nur zur Erinnerung.« »Aber damit sind wir noch nicht fertig«, knurrte er Pippin an. »Vergessen wird nichts. Du kriegst dein Fett später. Renne!« Teil des Marsches behielten weder Pippin noch Merry viel in Erinnerung. Schlimme Träume und ebenso schlimmes Erwachen verbanden sich zu einem langen Leidenstunnel, in dem das Licht der Hoffnung hinter ihnen immer schwächer wurde. Sie rannten und rannten, versuchten, das Tempo der Orks mitzuhalten, und immer wieder mal bekamen sie von geübter Hand grausam geführten Peitschenriemen zu kosten. Wenn sie trotzdem stehen blieben oder umfielen, wurden sie gepackt und ein Stück weit mitgeschleift. Die Wärme des Orktranks war verflogen, und Pippin fühlte sich innerlich kalt und elend. Plötzlich fiel er vornüber ins Gras. Harte Klauen mit scharfen Nägeln packten ihn und zerrten ihn hoch. Wie ein Sack wurde er wieder getragen, und ihm wurde schwarz vor Augen. Ob es wieder Nacht geworden oder ob er erblindet war, konnte er nicht sagen. Undeutlich hörte er, wie die Orks durcheinander schrien. Viele forderten anscheinend eine Rast. Ugluk brüllte. Pippin wurde zu Boden geworfen, und er blieb liegen, wie er gefallen war, bis die schwarzen Träume ihn gefangen nahmen. Aber dem Schmerz entkam er nicht lange, und bald hatten ihn die erbarmungslosen Hände wieder im Griff. Lange wurde er gerüttelt und geschüttelt, und dann machte die Dunkelheit langsam dem Licht Platz. Er kehrte zurück in die Welt des Wachens und merkte, dass es Morgen war. Befehle wurden gebrüllt, und man schmiss ihn ins Gras. Dort lag er eine Weile und kämpfte gegen die Verzweiflung an. Der Kopf schwamm ihm, aber wegen der Hitze in seinem Körper vermutete er, dass man ihm wieder Schnaps eingeflößt hatte. Ein Ork beugte sich über ihn und warf ihm ein Stück Brot und einen Streifen rohes Dörrfleisch hin. Das schale graue Brot aß er begierig, nicht aber das Fleisch. Ausgehungert wie er war, mochte er doch kein Fleisch essen, das ihm ein Ork gab, denn er wagte nicht daran zu denken, von welcher Art Kreatur es wohl stammen mochte. Er setzte sich auf und schaute umher. Merry war nicht weit weg. Sie lagen am Ufer eines schmalen, schnell fließenden Flusses. Weit voraus ragten Berge auf. Ein hoher Gipfel im Licht der ersten Sonnenstrahlen. Dunkle Waldflächen bedeckten die unteren Hänge vor ihnen. Unter den Orks gab es wieder viel Geschrei und Gezänk. Neuer Streit schien zwischen den Nordleuten und den Isengardern auszubrechen. Manche zeigten hinter sich nach Süden, manche nach Osten. »War schön«, sagte Ugluk, »dann überlasst sie nur mir. Geschlachtet wird nicht, wie ich euch schon mal gesagt habe. Aber wenn ihr wegwerfen wollt, weswegen wir den ganzen Weg gemacht haben, dann werft es nur weg, ich werde mich drum kümmern. Dann müssen eben mal wieder wir die ganze Arbeit tun. Wir, die kampferprobten Uruk-hai. Wenn ihr vor den Weißfällen Angst habt, dann rennt doch. Rennt, da ist der Wald«, brüllte er und zeigte ihn. »Los, dahin, das ist eure beste Chance. Fort mit euch und beeilt euch, Dalli, bevor ich noch ein paar Köpfe runterhaue, damit die anderen ein bisschen zu Verstand kommen.« Es gab einiges Geschimpf und Handgreiflichkeiten, dann machten die meisten Nordleute kehrt und flitzen los, über 100 Mann, rannten wie verrückt am Fluss entlang in Richtung der Berge. Die Hobbits blieben bei den Isengardern, einem grimmigen Haufen von mindestens 4x20 großen, dunkelhäutigen und schlitzäugigen Orks mit großen Bogen und kurzen Breitschwertern. Auch einige von den größeren und verwegeneren Nordländern blieben da. »Jetzt befassen wir uns mal mit Grishnach«, sagte Ugluk. Doch selbst von seinen Getreuen schauten manche besorgt nach Süden. »Ich weiß«, knurrte Ugluk, »diese verfluchten Pferdeknechte haben von uns Wind bekommen, aber daran bist nur du schuld, Snaga. Dir und den anderen Kundschaftern, euch gehören die Ohren abgeschnitten. Aber wir sind Kämpfer. Heute gibt es noch Pferdefleisch, wenn nichts Besseres.« Und sah Pippin, warum manche aus dem Trupp nach Osten gezeigt hatten. Aus dieser Richtung kamen nun raue Schreie, und dann war Grischnach wieder da, gefolgt von 20 anderen Burschen seinesgleichen, krummbeinige, langarmige Orks mit Schilden, auf die ein rotes Auge aufgemalt war. Ugluk trat vor und ging ihnen entgegen. »Na, wieder zurück«, sagte er. »Hast es dir anders überlegt, was?« »Ich bin zurückgekommen, um dafür zu sorgen, dass der Befehl ausgeführt wird und die Gefangenen sicher verwahrt sind«, antwortete Grischnach. »So, so«, sagte Ugluk, »bemühst dich umsonst. Ich befehle schon, dass der Befehl ausgeführt wird. Und was willst du sonst noch? Du bist ja so eilig verschwunden. Hast du was zurückgelassen?« »Einen Idioten habe ich zurückgelassen«, knurrte Grischnach. »Aber bei ihm sind ein paar wackere Typen, um die es schade wäre. Ich hab's doch gewusst, dass du sie in die Patsche führst. Denen will ich helfen.« »Wunderbar«, grinste Ugluk. »Aber wenn du nicht viel Mumm für einen Kampf mitgebracht hast, dann hast du dich wohl in die falsche Richtung verlaufen. Du wolltest doch nach Lugburs. Jetzt kommen die Weißfälle. Wo bleibt denn dein schöner Nazgul? Haben sie immer wieder das Reittier unterm Arsch weggeschossen? Ja, wenn du den mitgebracht hättest, da hätte er sich vielleicht nützlich machen können, wenn diese Nazgul wirklich all das sind, womit sie wichtig tun.« »Nazgul, Nazgul«, sagte Grischnach, schüttelte sich und leckte sich die Lippen, als hätte das Wort einen üblen Nachgeschmack, an den er sich nur mühsam gewöhnen könnte. »Du sprichst von etwas, das du dir nicht mal in deinen dreckigsten Träumen vorstellen kannst, Ugluk«, sagte er. »Die Nazgul. Ha, alles, womit sie wichtig tun, das wird dir nochmal leid tun, dass du das gesagt hast, du Affe«, fauchte er. »Du musst wissen, sie sind der Augapfel des großen Auges. Aber die fliegenden Nazgul, die kommen noch nicht. Er erlaubt ihnen noch nicht, sich auf der anderen Seite des großen Stroms zu zeigen. Das wäre zu früh. Sie sind für den Krieg zuständig. Und für andere Aufgaben.« »Du bist ja glänzend informiert«, sagte Ugluk. »Besser als für dich gut ist, würde ich meinen. Vielleicht wundern sie sich in Lugburs auch schon über das Wie und Warum. Aber inzwischen können wieder mal die Urukai von Isengard die schmutzige Arbeit erledigen. Jetzt stehe nicht rum und quatsche. Ruf dein Gesindel zusammen. Die anderen Schweinchen rennen schon zum Wald hin. Ihr rennt besser hinterher. Zum großen Strom kämst du jetzt nicht mehr lebend zurück. Los jetzt! Ich bleib dir auf den Fersen!« Sich Merry und Pippin auf den Rücken, und der ganze Trupp rannte los. Stunde um Stunde liefen sie, mit einer Pause nur dann und wann, wenn die Träger der Hobbits abgewechselt wurden. Entweder weil sie schneller und ausdauernder waren, oder weil Grischnach einen Hintergedanken verfolgte, überholten die Isengarder allmählich die Orks aus Mordor, und Grischnachs Haufen kam als Nachtrab. Bald schlossen sie auch zu den Nordleuten auf, die vorausgerannt waren. Der Wald rückte allmählich näher. Pippin war wund und zerschlagen. Sein schmerzender Kopf schürfte gegen die dreckige Backe und das haarige Ohr des Orks, der ihn trug. Unmittelbar vor sich sah er krumme Rücken und dicke, stramme Beine, die auf und nieder gingen, auf und nieder, ohne Pause, als bestünden sie aus Draht und Horn im Takt endloser Albtraumsekunden. Am Nachmittag überholte Ugluks Trupp die Nordleute, denen im Sonnenschein die Knie weich wurden, obwohl nur eine kühle Wintersonne am blassen Himmel stand. Sie liefen mit heraushängender Zunge und konnten kaum mehr die Köpfe auf den Schultern tragen. »Ihr Maden«, höhnten die Isengarder, »ihr seid hin! Die Weißfälle kriegen und fressen euch, sie kommen schon!« Ein Zuruf von Grischnach machte deutlich, dass dies nicht bloß ein Witz war. Tatsächlich waren Reiter gesichtet worden, die sehr schnell zu sein schienen. Noch waren sie weit hinter ihnen. Aber sie holten schnell auf, so schnell wie eine Flutwelle am flachen Strand die Leute einholt, die im Treibsand umherirren. Die Isengarder schienen das Tempo noch zu verdoppeln, sehr zu Pipins Erstaunen, der ihnen einen solchen Endspurt nach dem langen Rennen nicht mehr zugetraut hatte. Dann sah er, wie die Sonne unterging und die Schatten der Nebelberge übers Land hinweggriffen. Auch die Soldaten Mordors hoben wieder die Köpfe und legten Tempo zu. Der Wald war dunkel und nah. Schon waren sie an ein paar vereinzelt stehenden Bäumen vorübergekommen. Das Gelände begann anzusteigen, immer steiler, aber die Orks machten nicht Halt. Ugluk und Grischnach brüllten nun beide und feuerten sie zu einer letzten Anstrengung an. »Die schaffen es noch. Die werden entkommen«, dachte Pipin. Dann gelang es ihm, den Kopf so zu drehen, dass er mit einem Auge über die Schulter zurückblicken konnte. Er sah, dass die Reiter auf der Ostseite schon auf gleicher Höhe mit den Orks über die Ebene galoppierten. Der Sonnenuntergang vergoldete ihre Speere und Helme und rötete ihr helles, wehendes Haar. Sie drängten die Orks zusammen, verhinderten, dass sie sich zerstreuten, und trieben sie am Fluss entlang vor sich her. Gerne hätte er gewusst, was dies für Leute waren. Er wünschte jetzt, er hätte in Bruchtal besser aufgepasst und sich die Landkarten und all die Dinge, die es dort zu sehen gab, genauer angeguckt. Aber damals hatte es für ihn so ausgesehen, als lägen alle Vorbereitungen für die Reise schon in kundigeren Händen. Und er hatte nicht damit gerechnet, dass er von Gandalf, von Streicher und sogar von Frodo getrennt werden könnte. Über Rohan wusste er nur noch, dass Gandalfs Pferd Schattenfell von dort her stammte. Immerhin ein gutes Zeichen, auch wenn es nicht viel besagte. »Aber woher sollen die wissen, dass wir keine Orks sind?« dachte er. »Ich glaube nicht, dass man von Hobbits hier je gehört hat. Ich glaube, ich sollte froh sein, dass es so aussieht, als ob diese viehischen Orks vernichtet werden, aber selber würde ich lieber mit heiler Haut davonkommen.« Wahrscheinlicher war jedoch, dass er und Merry zusammen mit ihren Entführern umgebracht würden, ehe die Menschen von Rohan sie überhaupt bemerkten. Manche der Reiter schienen Bogenschützen zu sein, die auch vom galoppierenden Pferd aus zu treffen verstanden. Sie preschten auf Schussweite heran und zielten auf die Nachzügler, von denen mehrere fielen. Dann schwenkten die Reiter herum und waren schnell unerreichbar für die Bogen ihrer Feinde, die wild drauf losschossen, aber nicht wagten, stehen zu bleiben. Das geschah viele Male, und einmal gingen die Pfeile auch zwischen den Isengardern nieder. Einer von ihnen, genau vor Pipin, stolperte, stürzte und stand nicht wieder auf. Die Nacht brach herein, ohne dass die Reiter zur Schlacht heranrückten. Viele Orks waren gefallen, aber gut 200 blieben übrig. Als es dunkelte, kamen die Orks zu einem kleinen Hügel. Bis zum Waldsaum waren es kaum mehr als 3/8 Meilen, aber weiter ging es nicht. Die Reiter hatten sie umzingelt. Ein kleiner Haufen missachtete Ugluks Befehl und versuchte, den Wald zu erreichen. Nur 3 von ihnen kamen zurück. »So, da sitzen wir«, stichelte Grischnach. »Prachtvolle Führung! Hoffentlich führt uns der große Ugluk hier auch wieder raus.« »Setzt die Halblinge ab«, befahl Ugluk, ohne sich um Grischnach zu kümmern. »Du, Lugdusch, holst dir noch 2 Mann und stehst bei ihnen Wache. Sie werden nicht getötet. Es sei denn, die weißen Dreckskerle brechen durch. Verstanden? Solange ich am Leben bin, will ich sie haben. Aber sie dürfen nicht schreien und nicht befreit werden. Fesselt ihnen die Beine.« Der letzte Befehl wurde erbarmungslos ausgeführt. Aber Pipin stellte fest, dass er zum ersten Mal dicht neben Merry lag. Die Orks machten viel Getöse, brüllten und rasselten mit ihren Waffen, und so konnten die Hobbits ein Weilchen miteinander flüstern. »Interessiert mich alles kaum noch«, sagte Merry. »Ich fühle mich schon wie tot. Glaube nicht, dass ich noch weit kriechen könnte, selbst wenn ich frei wäre.« »Lembas«, flüsterte Pipin. Lembas. Ich hab noch was davon. Du auch? Ich glaube, außer den Schwertern haben sie uns nichts abgenommen. Ja, ich hatte ein Päckchen in der Tasche, sagte Mary, aber es muss zerkrümelt sein. Ich kann dir den Mund sowieso nicht in die Tasche stecken. Brauchst du auch nicht. Ich hab... Doch dann wies ein harter Tritt Pipin darauf hin, dass der Lärm sich gelegt hatte und dass die Wachen nun aufpassten. Und still. Rings um die Anhöhe, auf der die Orks sich versammelt hatten, flammten kleine Wachtfeuer auf, goldrot in der Dunkelheit. Ein geschlossener Kreis. Für einen weittragenden Bogen waren sie noch in Reichweite, aber die Reiter zeigten sich nicht im Lichtschein, und die Orks vergeudeten viele Pfeile mit Schüssen auf die Feuer, bis Ugluk es ihnen verbot. Von den Reitern hörte man kein Geräusch. Später in der Nacht, als der Mond über den Nebeln aufstieg, sah man sie ab und zu als schattenhafte Gestalten im blassen Licht, wie sie unaufhörlich um das Lager patrouillierten. »Verflucht sollen sie sein. Die warten auf die Sonne«, brummte einer der Bewacher. »Warum stellen wir uns nicht zusammen und hauen uns durch? Was denkt sich der alte Ugluk bloß dabei, möchte ich wissen?« »Glaube ich, dass du das wissen möchtest«, knurrte Ugluk, der von hinten herantrat. »Meinst wohl, ich denke überhaupt nichts, was? Verfluchter Löbel! Bist ebenso einer wie das übrige Pack, die Maden und die Affen aus Lugburs. Hat keinen Sinn, mit denen einen Durchbruch zu versuchen. Die würden doch bloß Ubi schreien und ausreißen, und von den dreckigen Pferdeknechten sind mehr als genug da, um uns alle in der Ebene fertig zu machen. Nur eins können sie gut, diese Maden. Im Dunkeln können sie sehen wie Eulen. Aber diese Weißfelle haben auch bessere Nachtaugen als die meisten Menschen, nach allem, was ich gehört habe. Und die Pferde dürft ihr auch nicht vergessen. Die können den Nachtwind sehen, sagt man. Trotzdem, eins wissen die feinen Herren noch nicht. Mauhur und seine Jungs sind im Wald und müssen jetzt jeden Augenblick aufkreuzen. Ugluks Worte genügten anscheinend, um die Isengarder zu beruhigen, aber die anderen Orks blieben entmutigt und aufsässig zugleich. Sie stellten ein paar Wachen auf, aber die meisten lagen auf dem Boden und ruhten in der wohltuenden Dunkelheit. Es wurde sogar sehr dunkel, denn im Westen verschwand der Mond hinter dichten Wolken, und Pipin konnte nur wenige Fuß weit sehen. Das Licht der Wachtfeuer reichte nicht bis auf den Hügel. Die Reiter jedoch gaben sich nicht damit zufrieden, die Morgendämmerung abzuwarten und ihre Feinde in Ruhe zu lassen. Ein lauter Aufschrei von der Ostseite des Hügels verriet, dass dort etwas nicht stimmte. Anscheinend waren einige Menschen dicht herangeritten, hatten die Pferde stehen lassen, waren an den Rand des Lagers gekrochen und hatten mehrere Orks getötet. Dann waren sie wieder verschwunden. Ugluk rannte hin, um eine Panik zu verhindern. Pipin und Mary setzten sich auf. Ihre Bewacher, sämtlich Isengarder, waren Ugluk gefolgt. Doch wenn die Hobbits nun an Flucht dachten, wurden sie schnell enttäuscht. Ein langer, haariger Arm packte jeden von ihnen beim Kragen und zog sie dicht zueinander. Undeutlich erkannten sie Grishnachs dicken Kopf und sein abscheuliches Gesicht. Sein Mundgeruch stieg ihnen in die Nasen. Er fing an, sie zu beklopfen und abzutasten. Pipin schauderte es, als die harten, kalten Finger seinen Rücken hinabkrochen. »Na, meine Kleinen«, flüsterte Grishnach einschmeichelnd, »schön mal so ein bisschen auszuruhen, was? Oder nicht? Ein bisschen ungemütlich die Lage vielleicht, auf der einen Seite Peitschen und Schwerter, auf der anderen böse spitze Speere? Kleine Leute sollen sich nicht in Dinge einmischen, die zu groß für sie sind.« Seine Finger tasteten weiter. Ein Licht wie von einem fahlen, doch heißen Feuer stand in seinen Augen. Plötzlich kam Pipin ein Gedanke, wie abgelesen aus den augenblicklichen Gedanken seines Feindes. Grishnach weiß von dem Ring. Er sucht danach, während Ugluk anderswo zu tun hat. Wahrscheinlich will er ihn für sich. Die kalte Furcht durchschauerte ihn, doch zugleich überlegte er, wie er sich Grishnachs Begehrlichkeit zunutze machen könnte. »Ich glaube, So wirst du ihn nicht finden, flüsterte er. So leicht ist er nicht zu finden. Ihn finden? Sagte Grishnach. Seine Finger hörten auf zu krabbeln und packten Pippin an der Schulter. Was finden? Wovon redest du, mein Kleiner? Schwieg Pippin. Dann machte er im Dunkeln plötzlich ein kehliges Geräusch. Gollum, Gollum. Von nichts, mein Schatz, fügte er hinzu. Die Hobbits spürten, wie Grishnachs Finger zuckten. Oho, hauchte er sie an. Den meint er, was? Oho, sehr, sehr gefährlich, meine Kleinen. Vielleicht, sagte Merry nun hellwach, denn er hatte erraten, worauf Pippin hinaus wollte. Vielleicht, und nicht nur für uns. Aber wie es um dich steht, wirst du ja selbst wissen. Willst du ihn haben oder nicht? Und was würdest du dafür geben? »Ob ich ihn haben will? Ob ich ihn haben will?« sagte Grishnach, als ob er nicht verstünde, aber seine Arme zitterten. »Was ich dafür geben würde? Wie meint ihr das?« »Wir meinen«, sagte Pippin und wählte seine Worte mit Bedacht, »dass im Dunkeln herum zu tasten nichts bringt. Wir könnten dir viel Zeit und Mühe sparen, aber zuerst musst du uns die Beine losbinden, sonst tun und sagen wir gar nichts.« »Ihr lieben, niedlichen kleinen Dummchen«, zischte Grishnach, »alles, was ihr habt und alles, was ihr wisst, wird noch bei Zeiten aus euch herausgequetscht werden, aber alles! Ihr werdet wünschen, ihr könntet dem Befrager noch mehr sagen, um ihn zufriedenzustellen. Doch werdet ihr, und zwar bald. Aber wir werden nichts überstürzen.« »Oh nein! Was denkt ihr wohl, wozu ihr am Leben gelassen wurdet? Meine lieben kleinen Kerlchen, bitte glaubt mir, wenn ich euch sage, das war nicht aus Freundlichkeit. Den Fehler hat nicht einmal Ugluk.« »Das zu glauben fällt mir nicht schwer«, sagte Merry. »Aber du hast deine Beute noch nicht unter Dach und Fach. Und es sieht nicht so aus, als ob sie dir zufallen wird, egal was hier noch passiert.« »Wenn wir nach Isengard kommen, wird der große Grishnach leer ausgehen. Saruman nimmt sich dann alles, was er findet. Wenn du etwas für dich haben willst, wäre jetzt der Augenblick für ein Geschäft.« Grishnach verlor allmählich die Beherrschung. Der Name Saruman schien ihn besonders wütend zu machen. Die Zeit verstrich und die Verwirrung auf dem Hügel hatte sich gelegt. Ugluk oder seine Isengarder konnten jeden Augenblick zurückkommen. »Habt ihr ihn? Einer von euch?« fauchte er. »Gollum, Gollum«, machte Pippin. »Mach uns die Beine los«, sagte Merry. Sie spürten, wie Grishnachs Arme heftig zitterten. »Verdammtes kleines Geziefer«, zischte er, »ich euch die Beine losmachen. Jede Sehne im Leib werde ich euch losmachen. Denkt ihr, ich kann euch nicht bis auf die Knochen filzen?« »Ach was, Filzen, ich schneid euch in zuckende kleine Streifen. Eure Beine brauch ich nicht, um euch auf die Seite zu schaffen. Und dann habe ich euch ganz für mich.« Plötzlich packte er fest zu. Die Kraft in seinen Schultern und den langen Armen war beängstigend. Er klemmte sich unter jeder Achsel einen und drückte sie fest an seine Seiten. Eine große, erstickende Hand hielt jedem von beiden den Mund zu, dann rannte er los, tief geduckt. Schnell und in aller Stille kam er an den Rand der Hügelkuppe. Dort suchte er sich eine Lücke zwischen den Wachtposten aus und tauchte wie ein böser Schatten in der Nacht unter den Hang hinab, immer nach Westen, wo der Fluss aus dem Wald hervortrat. In dieser Richtung lag eine breite, offene Fläche mit nur einem Wachtfeuer. Nach einem Dutzend Schritte hielt er an, spähte umher und horchte. Nichts war zu sehen oder zu hören. Langsam schlich er weiter, fast bis zum Boden herabgeduckt. Dann hockte er sich hin und horchte noch einmal. Er stand auf und schien einen jähen Spurt riskieren zu wollen. Im gleichen Moment tauchte direkt vor ihm die dunkle Gestalt eines Reiters auf. Ein Pferd schnob und bäumte sich auf. Ein Mann stieß einen Ruf aus. Grishnach warf sich zu Boden, die Hobbits unter sich schiebend, und zog sein Schwert. Sicherlich hatte er vor, die Gefangenen eher zu töten, als mit anzusehen, wie sie entkamen oder gerettet wurden, aber das wurde ihm zum Verhängnis. Das Schwert klirrte und blinkte ein wenig im Lichtschein des Feuers zu lenken. Aus der Dunkelheit kam ein Pfeil gezischt, gut gezielt oder von der Hand des Schicksals gelenkt, und durchbohrte seine rechte Hand. Er ließ das Schwert fallen und schrie auf. Ein paar rasche Hufschläge, und als Grishnach eben hochsprang und davonlaufen wollte, wurde er niedergeritten und von einem Speer durchbohrt. Er stieß noch einen röchelnden Schrei aus, und dann regte er sich nicht mehr. Die Hobbits blieben flach auf dem Boden liegen, wo Grishnach sie gelassen hatte. Ein zweiter Reiter kam angeprescht, um seinem Kameraden zu helfen. Das Pferd, ob von einem besonders scharfen Auge oder von einem anderen Sinn geleitet, streckte sich und sprang leicht über sie hinweg. Der Reiter aber sah sie nicht, denn sie lagen unter ihren Elbenmänteln. Zu kaputt für den Augenblick und zu verängstigt, um sich zu rühren. Er drehte den Kopf und flüsterte, »So weit, so gut. Aber wie kommen wir jetzt ums Aufgespießtwerden herum?« Die Antwort kam fast augenblicklich. Grishnachs Schreie hatten die Orks aufgeschreckt. Aus dem Gebrüll und Gefluche, das vom Hügel herabtönte, errieten die Hobbits, dass ihr Verschwinden entdeckt worden war. Ugluk ließ vermutlich noch ein paar Köpfe rollen. Dann plötzlich antworteten Orkrufe von rechts, außerhalb des Wachtfeuerrings, aus der Richtung des Waldes und der Berge. Mauhur war anscheinend gekommen und griff nun die Belagerer an. Lautes Hufgetrappel war zu hören. Um jeden Ausbruch zu vereiteln, zogen die Reiter den Ring um den Hügel enger, auf die Gefahr hin, in Reichweite der Orkpfeile zu kommen. Ohne dass die Hobbits sich von der Stelle gerührt hatten, waren sie auf einmal außerhalb der Einkreisung. Nichts lag mehr zwischen ihnen und der Freiheit. »So«, sagte Merry, »wenn wir jetzt die Beine und die Hände frei hätten, könnten wir uns davon machen. Aber ich komme an die Knoten nicht heran und kann sie auch nicht durchbeißen.« »Ist auch nicht nötig«, sagte Pippin. »Vorhin wollte ich dir sagen, ich habe die Hände frei bekommen. Diese Schlingen sind nur zum Vorzeigen. Iss lieber erst mal ein Stück Lembas.« Er streifte sich die Stricke von den Händen und holte ein Päckchen aus der Tasche. Die Kekse waren zwar zerbrochen, im Übrigen aber hatten sie sich in ihrer Laubverpackung gut gehalten. Die Hobbits aßen jeder zwei oder drei Stückchen. Der Geschmack rief die Erinnerung an frohe und freundliche Gesichter und an solide Mahlzeiten in den friedlichen Tagen wach, die nun einer fernen Vergangenheit angehörten. Eine ganze Weile blieben sie nachdenklich kauend im Dunkeln sitzen, ohne sich um das nahe Kampfgeschrei und Waffengetöse zu kümmern. Pippin fand als erster wieder in die Gegenwart zurück. »Wir müssen von hier verschwinden«, sagte er. »Moment!« Grishnachs Schwert lag in Reichweite, aber es war ihm zu schwer und unhandlich, darum kroch er weiter bis dahin, wo der tote Ork lag, und zog ihm ein langes, scharfes Messer vom Gürtel. Damit waren ihre Fesseln schnell zerschnitten. »Nun aber los«, sagte er. »Wenn wir ein bisschen warm geworden sind, können wir vielleicht wieder aufstehen und laufen. Aber zuerst ist es auf jeden Fall besser, wir kriechen.« Sie krochen los. Das Gras war hoch und geschmeidig, was ihnen zugute kam. Trotzdem schien es eine langwierige Plackerei zu werden. Um das Wachtfeuer machten sie einen weiten Bogen, und dann schlichen sie Hand vor Hand weiter, bis sie an den Rand der steilen Uferböschung kamen, wo sie den Fluss unten im Dunkeln glucksen hörten. Dann blickten sie zurück. Das Kampfgetöse hatte aufgehört. Offenbar waren Mauhur und seine Jungs erledigt oder verjagt worden. Die Reiter waren auf ihre früheren Posten zurückgekehrt und nahmen ihre still drohende Wacht wieder auf. Viel länger würde sie nicht mehr dauern. Die Nacht wurde alt. Im Osten, wo es unbewölkt geblieben war, begann der Himmel sich aufzuhellen. »Wir müssen in Deckung gehen«, sagte Pippin. »Oder man wird uns sehen.« »Es wäre ein schwacher Trost, wenn diese Reiter, nachdem sie uns umgebracht hätten, bemerkten, dass wir keine Orks sind.« Er stand auf und vertrat sich die Beine. »Diese Stricke haben eingeschnitten wie Draht. Aber meine Füße werden wieder warm. Ich könnte loshumpeln.« Wie steht's mit dir, Mary?« Auch Mary stand auf. »Na«, sagte er, »es wird schon gehen. Lembas setzt einem wirklich den Kopf wieder auf die Schultern und kommt einem trotzdem viel natürlicher vor als dieses orkische Feuerwasser, woraus sie das wohl gebrannt haben. Aber ich glaube, das will ich lieber nicht wissen. Trinken wir erst mal einen Schluck Wasser, um die Erinnerung daran wegzuspülen.« »Nicht hier, die Ufer sind zu steil«, sagte Pippin. »Vorwärts jetzt!« Sie drehten sich um und gingen Seite an Seite langsam am Fluss entlang. Hinter ihnen wurde es im Osten heller. Im Gehen tauschten sie ihre Erfahrungen aus, schwätzten auf lässige Hobbit-Art über alles, was sie seit ihrer Gefangennahme erlebt hatten. Kein Zuhörer hätte aus ihren Worten erraten können, dass sie Fürchterliches erduldet hatten und bis vor kurzem noch in höchster Gefahr geschwebt hatten, ohne viel Hoffnung, dem Foltertod zu entgehen. Und auch jetzt noch, wie sie wohl wussten, hatten sie wenig Aussicht, jemals ihre Freunde wiederzufinden oder an einen sicheren Ort zu gelangen. »Du scheinst dich ja wirklich gut gehalten zu haben. Vielleicht kriegst du dafür sogar ein Kapitel in Bilbos Buch, wenn ich je Gelegenheit haben sollte, ihm alles zu berichten.« »Gute Arbeit, vor allem, dass du erraten hast, was dieser haarige Schurke im Schilde führte und wie du auf sein Spiel eingegangen bist. Ich weiß nur nicht, ob jemals irgendwer deine Spur und die Spange finden wird. Meine Spange würde ich ungern verlieren.